beitreten. Ah, da bist du. Ah, da bist du. Jetzt müsstest du mich auch dadurch hören. Warte mal, ich höre ja leider gar nichts. Warte, ich mute einfach mal ganz kurz dich bei Discord einmal kurz und ich sag mal was. Aber ich habe ja auch kein Output. Leider. Hörst du mir überhaupt zu, wenn ich solche Sachen sage? Kannst du dich mal bei... Ich habe kein Output hier. Doch, ich habe dich auf jeden Fall irgendwie gehört. Kannst du mal... Kannst du dich bei Discord mal muten? Ergo kann ich gar nicht hören, ob du hier am Start bist. Kannst du dich bei Discord muten? Lol. Ach. Kannst du dich bei Discord muten? Kannst du dich bei Discord muten? Ja. Warte mal. Mhm. Hörst du mich jetzt? Also, ich kann... ich höre dich ja auch nicht. Also so, hier rüber. Also jetzt, ich höre dich. So. Ich weiß nichts. Überhaupt. Du hörst... warte mal. Keine Ahnung. Hä? Eine Sekunde eben. Eine Sekunde eben. Gerade nochmal bei Discord. Wenn ich jetzt... Also bei mir hast du auf jeden Fall einen Pegel. Also du hörst mich auch. Also bei mir... Ja. Ich habe nur keine Ahnung, was die Latenz ist. Tja. Ach, krass. Hast du mich noch? Oh, shit. Also du hörst mich gar nicht. Hallo? Okay. Also ich kann... Du kannst halt einfach deinen Channel nicht mehr armen.